Abschnitt 2 aus Die Pickwickia, Band 1, von Charles Dickens übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Die Reise des ersten Tages und die Abenteuer des ersten Abends nebst ihren Folgen. Teil 1. Die pünktliche Allerweltsdienerin, die Sonne, war eben aufgegangen und begann mit ihren Strahlen den Morgen des 13. Mai 1827 zu erhellen, als sich Herr Samuel Pickwick gleich einer zweiten Sonne von seinem Lager erhob, das Fenster seines Schlafgemachs aufriss und auf die Welt unter ihm hinunterblickte. Goswell Street lag zu seinen Füßen, Goswell Street zu seiner Rechten, so weit das Auge reichte, dehnte sich Goswell Street zur Linken aus und die Häuser der anderen Seite von Goswell Street befanden sich ihm gerade gegenüber. So sind die engherzigen Ansichten jener Philosophen, dachte Pickwick, die sich begnügen, die Dinge, welche vor ihnen liegen, zu untersuchen, ohne sich um die Wahrheiten zu kümmern, die sich jenseits bergen. Ebenso gut könnte ich zufrieden sein, immer die Goswell Street anzusehen, ohne mir die mindeste Mühe zu geben, die geheimen Gegenden zu durchforschen, welche sie von allen Seiten umgeben. Nachdem Herr Pickwick dieser schönen Betrachtung Luft gemacht hatte, schlüpfte er in seine Kleider und packte noch weitere in seinen Mantelsack. Große Männer sind selten in ihrem Anzuge sehr bedenklich. Das Geschäft des Rasierens, des Ankleidens und Kaffeetrinkens war bald vorüber, und nach einer zweiten Stunde langte Herr Pickwick, den Mantelsack in der Hand, sein Fernrohr in der Überrocktasche und seine Brieftafel, bereit, alle merkwürdigen Entdeckungen aufzunehmen, im Busen bei dem Kutscherstand zu St. Martin-le-Grand an. »Cabriolet«, rief Herr Pickwick. »Hier, Sir«, brüllte ein Kabinettstück der kaukasischen Race in einer sackleinenen Jacke, einer der gleichen Schürze und einem mit seiner Nummer versehenen Messingschilde um die Schulter, als wäre er für eine Raritätensammlung einregistriert. Dies war der Mann, der die Wasserpassage versorgte. »Hier, Sir, erstes Cabriolet vor!« Der Kutscher wurde nun aus dem Wirtshause, wo er eben seine erste Pfeife geraucht hatte, geholt und Herr Pickwick nebst seinem Mantelsacke in das Cabriolet geschoben. »Golden Cross«, sagte Herr Pickwick. »Ist wohl der Mühe wert, Tommy«, rief der Kutscher verdrießlich seinem Freunde, dem Fährmann, zu, der ihm diesen Kunden zugewiesen, indem er zugleich sein Pferd antrieb. »Wie alt ist dieses Tier, mein Freund?«, fragte Herr Pickwick, indem er mit dem Schilling, den er als Vorlohn bereits herausgenommen hatte, die Nase rieb. 42, versetzte der Kutscher mit einem forschenden Blicke auf seinen Passagier. »Was?«, rief Herr Pickwick nach seiner Brieftafel greifend. Der Kutscher wiederholte die frühere Behauptung. Herr Pickwick sah ihm scharf ins Gesicht, und als er dessen unbewegliche Züge bemerkte, notierte er sofort das Faktum. »Und wie lange mag es wohl noch ausdauern?«, fragte Herr Pickwick weiter. »2 oder 3 Wochen«, entgegnete der Mann. »Wochen?«, sagte Herr Pickwick erstaunt und griff wieder nach seiner Brieftafel. »Es hat seinen Stall in Pentonville«, bemerkte der Kutscher kaltblütig, »aber ich nehme es selten mit heim, wegen seiner Schwäche.« »Wegen seiner Schwäche?«, wiederholte der verblüffte Herr Pickwick. »Es stürzt immer, wenn es aus dem Cabriolet genommen wird«, fuhr der Kutscher fort, »aber eingespannt zieht man es dicht an und hält es kurz im Zügel, dass es nicht leicht fallen kann. Auch haben wir ein paar köstliche, breite Räder. Wenn sich der Gaul rührt, so laufen sie ihm nach. Und vorwärts muss er mag wollen oder nicht.« Herr Pickwick verzeichnete jedes Wort dieser Angabe in seinem Taschenbuche, da er im Sinne hatte, die Tatsache als ein merkwürdiges Beispiel von der Zähigkeit der Pferde selbst unter den kümmerlichsten Verhältnissen dem Club mitzuteilen. Er war indes kaum mit seinem Geschäfte fertig geworden, als sie im Golden Cross anlangten. Der Kutscher sprang herunter und half Herrn Pickwick heraus, worauf sich Herr Tubman, Herr Snodgrass und Herr Winkle, die ihren vortrefflichen Führer schon lange mit Sehnsucht erwarteten, alsbald um ihn drängten, um ihn zu bewillkommnen. »Da ist euer Fordon«, sagte Herr Pickwick, dem Kutscher den Schilling darreichend. Aber wer beschreibt das Erstaunen des gelehrten Mannes, als dieser rätselhafte Mensch das Geld auf das Straßenpflaster warf und sich in figürlichen Ausdrücken das Vergnügen erbat, sich darum mit Herrn Pickwick boxen zu dürfen? »Seid ihr toll«, sagte Herr Snodgrass. »Oder betrunken«, meinte Herr Winkle. »Oder beides zusammen«, sagte Herr Tubman. »Heran«, rief der Cabrioletführer, indem er mit den Fäusten in der Luft herumfuchtelte, »heran mit euch allen Vieren!« »Das gibt einen Jux«, schrie ein halbes Dutzend Mietkutscher, »ans Werk, Sam!« Und sie drängten sich mit lustigen Gesichtern im Kreise um die Gesellschaft. »Was hast du denn, Sam?« fragte ein Herr in schwarzen Kalikoärmeln. »Was ich habe?« fragte der Cabrioletführer. »Wozu braucht er meine Nummer?« »Ich habe nichts von eurer Nummer gewollt«, entgegnete der bestürzte Herr Pickwick. »Warum haben Sie sie denn in Ihr Buch hineingeschrieben?« fragte der Kutscher. »Das tat ich nicht«, antwortete Herr Pickwick unwillig. »Sollte es wohl jemand glauben«, fuhr der Kutscher sich an die Menge berufend fort, »sollte es wohl jemand glauben, dass mir da ein Angeber ins Cabriolet steigt, der nicht nur meine Nummer, sondern auch noch obendrein jedes Wort, das ich gesagt habe, aufschreibt?« Jetzt ging Herrn Pickwick ein Licht auf, der Mann meinte nämlich seine Brieftafel. »Wie tat er das?« fragte ein anderer Kutscher. »Ja, das tat er«, versetzte der Cabrioletmann, »und um mir besser zu Leibe gehen zu können, bestellt er da auch noch 3 Zeugen, um ihn zu unterstützen. Aber ich will's ihm geben, und wenn ich 6 Monate dafür ins Loch muss, kommt her!« Der Kutscher warf dabei mit beispielloser Rücksichtslosigkeit für sein Eigentum seinen Hut auf die Erde, schlug Herrn Pickwick die Brille aus dem Gesichte und ließ diesem Angriffe unmittelbar einen Schlag auf Herrn Pickwicks Nase und einen weiteren nach dessen Brust folgen. Ein dritter traf Herrn Snodgrass Auge und ein vierter zur Abwechslung Herrn Tubmans Weste. Dann tanzte der Mann in der Straße herum, kam wieder auf die Trottoirs zurück und versetzte Herrn Winkle einen so kräftigen Streich auf den Bauch, dass demselben augenblicklich der Atem verging. Ein Manöver, das im Ganzen nicht viel über 6 Sekunden andauerte. »Wo ist die Polizei?« rief Herr Snodgrass. »Bringt sie unter die Pumpe«, meinte ein Pastetenverkäufer. »Ihr sollt's mir entgelten«, keuchte Herr Pickwick. »Angeber«, brüllte die Menge. »Kommt her«, rief der Cabrioletführer, der die ganze Zeit über seine Boxgebärden ohne Unterlass fortgesetzt hatte. Die Anwesenden waren bisher nur passive Zuschauer des Auftritts gewesen, sobald sich aber die Kunde verbreitete, die Pickwickier wären Angeber, so wurden mit großer Lebhaftigkeit Stimmen über die Zweckmäßigkeit des von dem Pastetenverkäufer gemachten Vorschlags gesammelt, und es ist ungewiss, wie weit die Gewalttätigkeiten um sich gegriffen hätten, wenn der Sache nicht durch die Einmengung eines neuen Ankömmlings ein Ende gemacht worden wäre. »Was gibt's da für ein Spektakel?« fragte ein hoher, schmächtiger, junger Mann in einem grünen Rocke, der plötzlich aus einem Kutschenhofe hervorkam. »Angeber«, schrie die Menge abermals. »Wir sind's nicht«, jammerte Herr Pickwick in einem Tone, der jeden leidenschaftslosen Zeugen überführt haben müsste. »Ist's wahr? Sind Sie keine Angeber?« fragte der junge Mann, der sich durch den unfehlbaren Prozess der Ellenbogenstöße nach den Gesichtern der Menge bis zu Herrn Pickwick Bein gebrochen hatte. Der gelehrte Mann erklärte ihm mit wenigen hastigen Worten den wahren Stand der Sache. »So kommen Sie denn«, sagte der Grünrock, indem er ohne Unterlass fortsprechend Herrn Pickwick mit Gewalt nach sich zog. »Da, Nummer 924, nimm dein Geld und pack dich. Ein respektabler Herr, kenne ihn wohl. Fort mit eurem Unsinn. Kommen Sie hierher, Sir. Wo sind Ihre Freunde? Ein Missverständnis, wie ich sehe, hat nichts auf sich. Kommt bisweilen vor. Bestgeordnete Familien, es geht nicht ans Leben. Stecken Sie den Unfall ein, bringt sonst nur auf. Kommt alles Wetter über einen verdammten Schurken.« So machte er noch eine Weile in abgebrochenen Sätzen fort, welche er mit einer außerordentlichen Zungengeläufigkeit heraussprudelte, und ging nach dem Passagierszimmer voran, wohin ihm Herr Pickwick mit seinen Jüngern folgte. »Da, Kellner«, rief der Fremde ungestüm an der Klingel ziehend, »Gläser her, Brandwein und Wasser, heiß, stark, süß und in Fülle. Das Auge beschädigt, Sir? Kellner, rohes Kalbfleisch für das Auge des Herrn. Nichts besser als rohes Kalbfleisch für eine Quetschung, Sir. Kalter Laternenpfahl, sehr gut, aber Laternenpfahl ungesund, verdammt ungesund. Eine halbe Stunde auf der Straße zu stehen, wenn man das Auge gegen einen Laternenpfahl gerannt hat. Hey, sehr gut, haha. Und der Fremde, ohne auch nur einen Augenblick innezuhalten, um zu Atem zu kommen, stürzte nun ein volles halbes Nösel der dampfenden Flüssigkeit in seine Kehle und warf sich mit einer Behaglichkeit auf einen Stuhl, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Während seine Gefährten beschäftigt waren, dem neuen Bekannten ihren Dank abzustatten, hatte Herr Pickwick Muße, dessen Kleidung und Äußeres genauer zu betrachten. Er war von mittlerer Größe, aber die Schmächtigkeit seines Körpers und die Länge seiner Beine ließen ihn viel höher erscheinen. Sein grüner Rock mochte zur Zeit, als die Schwalbenschweife Mode waren, hübsch gewesen sein, hatte aber augenscheinlich damals einem weit kleineren Manne angehört, da die beschmutzten und verschossenen Ärmel dem Fremden kaum bis ans Handgelenk reichten. Er war auf die Gefahr hin, dass die Nähte des Rückens platzten, bis ans Kinn zugeknöpft, und keine Spur von Hemdkragen zierte den Hals seines Besitzers. Die knappen, schwarzen Beinkleider zeigten da und dort so fadenscheinige Stellen, dass man wohl sah, sie hatten lange Dienste geleistet und waren so straff über ein paar geflickte Schuhe gezogen, als beabsichtigten sie, die schmutzigen weißen Strümpfe zu verbergen, welche aber dem ungeachtet sichtbar blieben. Sein langes schwarzes Haar quoll in nachlässigen Locken zu beiden Seiten seines eingedrückten alten Hutes hervor, und hin und wieder ließ sich das nackte Armgelenk zwischen den Enden seiner Handschuhe und den Aufschlägen seiner Rockärmel blicken. Sein Gesicht war schmal und hager, aber ein unbeschreiblicher Ausdruck von leichtfertiger Unverschämtheit und vollkommenem Selbstvertrauen sprach sich in dem Äußern des Mannes aus. Dies war die Person, welche Herr Pickwick durch seine Brille, die er glücklicherweise wieder gefunden hatte, beaugenscheinigte und der er sich näherte, als seine Freunde sich in den wärmsten und gewähltesten Dankesergießungen für seinen gelegen kommenden Beistand erschöpft hatten. »Ist gern geschehen«, sagte der Fremde, die Anrede kurz abschneidend. »Kein Wort mehr. Ein schlimmer Kunde, jener Cabriolet-Mann. Nimmt's mit Fünfen auf. Wär ich aber Ihr Freund Grünjacke da gewesen, hol mich dieser und jener, wollt ihm den Kopf zerdroschen haben. Ja, das wollt ich. Kellner, einen Schweinsrüssel und den Pastetenmann dazu, keinen Schinken.« Diese zusammenhängende Rede wurde durch den Eintritt des Rochester-Kutschers unterbrochen, der die Ankündigung brachte, dass der Kommodore auf dem Punkt wäre, abzufahren. »Kommodore«, sagte der Fremde aufspringend, »meine Kutsche, eingeschrieben, ein Außensitz, zahlen Sie meinen Grog, müsste eine Krone wechseln lassen. Abgegriffen Silber, pure Knöpfe, geht nicht wie«, und dabei schüttelte er gar bedächtig den Kopf. Nun hatten aber zufällig Herr Pickwick und seine Begleiter Rochester zu ihrem ersten Absteigeposten bestimmt, weshalb sie ihren neuen Bekannten davon unterrichteten und mit ihm übereinkamen, dass sie den Hintersitz des Wagens nehmen wollten, wo sie alle nebeneinander Platz hatten. »Nun, so hinauf mit Ihnen«, sagte der Fremde, indem er Herrn Pickwick mit einer solchen Hast auf das Kutschendach half, dass das Gravitätische seiner Haltung bedeutend darunter Not litt. »Haben Sie Gepäck, Sir?«, fragte der Kutscher. »Wer? Ich? Da, dieses Löschpapierpaket, weiter nichts. Das andere Gepäck ist zu wasserfaul. Kisten, zugenadelt und groß wie die Häuser. Schwer, schwer, verdammt schwer«, versetzte der Fremde, indem er von seinem Pakete, welches sehr verdächtige Anzeichen trug, ein Hemd und ein Sacktuch zu enthalten, so viel als möglich in die Tasche zwängte. »Köpfe weg, Köpfe weg, nehmt die Köpfe in Acht«, rief der geschwätzige Fremde, als sie unter einem niedrigen Bogenweg durchfuhren, der damals die Einfahrt in den Kutschenhof bildete. »Schrecklicher Platz, gefährliche Lage, vorgestern. 5 Kinder, Mutter, große Dame, die Sandwiches aß, vergaß den Bogen, krack, Kinder sehen um, Mutter ohne Kopf, Sandwich in ihrer Hand, kein Mund, um ihn hineinzustecken, Haupt der Familie tot, ergreifend, herzbrechend. Sie sehen nach Whitehall, Sir, schöner Ort, kleines Fenster, sonst jemands Kopf dort ab.« Anmerken des Übersetzers, Anspielung auf Karl des Ersten Hinrichtung. »Was meinen Sie, Sir? Nahm sich auch nicht genug in Acht, nicht wahr, Sir?« »Ich dachte eben darüber nach«, sagte Herr Pickwick, »wie sich die menschlichen Dinge so seltsam verändern können.« »Ah, ich sehe, den einen Tag zur Türe des Palastes hinein, am nächsten durchs Fenster heraus. Philosoph, Sir?« »Ein Beobachter der menschlichen Natur, Sir«, versetzte Herr Pickwick. »Ah, das bin ich auch. Die meisten Leute sind es, wenn sie wenig zu tun und noch weniger zu essen haben. Poet, Sir?« »Mein Freund, Herr Snodgrass, ist auf diesem Felde heimisch«, entgegnete Herr Pickwick. »Ich gleichfalls«, sagte der Fremde. »Episches Gedicht, 10.000 Verse, Juli-Revolution«, Anmerkung des Übersetzers, ein Anachronismus des Autors, vergleiche Eingang dieses Kapitels. »An Ort und Stelle verfasst, Mars bei Tag, Apollo bei Nacht, Feuer der Kanonen, Feuer der Fantasie.« »Sie waren bei jenem glorreichen Schauspiele anwesend, Sir?«, fragte Herr Snodgrass. »Anwesend? Will's meinen. Schoss meine Muskete, erglühte von einer Idee, schlüpfte in ein Weinhaus, schrieb sie nieder, wieder zurück, Schuss auf Schuss, eine andere Idee, abermals ins Weinhaus, Feder und Tinte, aufs Neue zurück. Gestochen und gehauen, großartiger Augenblick, Sir. Jagdliebhaber, Sir«, wandte er sich plötzlich an Herrn Winkle. »Ein wenig, Sir«, versetzte Herr Winkle. »Schöne Beschäftigung, Sir, sehr schöne Beschäftigung. Hunde, Sir?« »Jetzt eben nicht«, entgegnete Herr Winkle. »Ah, Sie müssen Hunde halten, herrliche Tiere, schlaue Geschöpfe, hatte selbst einmal einen Hühnerhund, merkwürdigen Instinkt, gehe eines Tages auf den Anstand, trete in eine Umzäunung, pfeife, der Hund hält, pfeife wieder, Ponto, rührt sich nicht, rufe nochmal. Ponto, Ponto, geht nicht von der Stelle, wie festgewurzelt stiert auf ein Brett. Sehe auf und lese die Inschrift. Der Wildhüter hat Befehl, alle Hunde, die er im Bereich dieser Umzäunung antrifft, tot zu schießen. Wundervoller Hund, unschätzbarer Hund, das gewiss. In der Tat, das ist einzig in seiner Art, sagte Herr Pickwick. Erlauben Sie mir, dass ich mir's notieren darf? Anmerkung des Übersetzers: Obgleich wir diesen Umstand als einzig in seiner Art in Herrn Pickwicks Notizenbuch aufgezeichnet finden, so können wir uns doch nicht entbrechen, eine von der Ansicht des gelehrten Mannes verschiedene Meinung auszusprechen. Die Anekdote ist nicht halb so wunderbar, als einige aus Herrn Jesses Ehrenlese. Ponto ist gar nichts gegen das, was dort von dem Verstande der Hunde erzählt wird. Gewiss, Sir, gewiss, können noch 100 Geschichtchen von demselben Tier haben. Schönes Mädchen, Sir. Dies galt Herrn Tracy Tupman, der eben einer jungen Dame am Wege einige nicht sehr pickwickische Blicke zugeworfen hatte. Sehr schön, versetzte Herr Tupman. Die englischen Mädchen sind nicht so schön als die spanischen. Edle Gestalten, pechschwarzes Haar, dunkle Augen, liebliche Formen, süße Wesen, bezaubernd. »Sie sind in Spanien gewesen, Sir?« fragte Herr Tracy Tupman. »Ach, lebte dort ein halbes Menschenalter.« »Viele Eroberungen, Sir?« fragte Herr Tupman weiter. »Eroberungen? Tausende. Don Bolaro Fitzgig, Grand, einzige Tochter, Donna Christina, herrliches Wesen, liebte mich bis zum Wahnsinn.« Schälsüchtiger Vater, hochherzige Tochter, schöner Engländer, Donna Christina in Verzweiflung, Blausäure, Magenpumpe in einem Mantelsack, glücklich beendigte Operation, der alte Bolaro in Verzückung, willigt in unsere Verbindung, Händedrücke und Tränenströme, romantische Geschichte, gewiss. »Ist die Dame jetzt in England, Sir?« entgegnete Herr Tupman, auf den die Schilderung ihrer Reize einen mächtigen Eindruck geübt hatte. »Tot, Sir, tot«, sagte der Fremde, indem er den spärlichen Überrest eines sehr alten Batist-Schnupftuches an sein rechtes Auge brachte. »Nie ganz genesen, trotz der Magenpumpe. Untergrabene Konstitution, wurde ein Opfer.« »Und Ihr Vater?« fragte der poetische Snodgrass. »Elend und Gewissensbisse«, versetzte der Fremde, »plötzliches Verschwinden, Stadtgerede, überall Nachforschungen, kein Erfolg. Öffentlicher Brunnen auf dem Hauptplatze hört auf zu springen, Wochen vergehen, Wasser kömmt nicht, Werkleute reinigen, schöpfen aus, finden meines Schwiegervaters Kopf in der Hauptröhre stecken, mit einem ausführlichen Bekenntnis in seinem rechten Stiefel, nehmen ihn heraus und der Brunnen springt wieder, so gut als je. Erlauben Sie mir, Sir, dass ich diesen kleinen Roman niederschreibe, sagte Herr Snodgrass tief gerührt. »In allweg, Sir, in allweg. Noch 50 andere, wenn Sie zuhören wollen. Ein seltsames Leben, das meinige. Merkwürdige Geschichte. Nicht ungewöhnlich, aber höchst interessant.« In diesem Zuge schwatzte der Fremde fort, nur hin und wieder, wenn die Kutschpferde gewechselt wurden, durch den Genuss eines Glases Bier unterbrochen, bis sie die Rochester-Brücke erreichten, zu welcher Zeit Herr Pickwick und Herr Snodgrass ihre Brieftafeln mit einer Auswahl ihrer Abenteuer bereits vollständig angefüllt hatten. »Großartige Ruine«, sagte Herr Augustus Snodgrass mit aller jener poetischen Glut, der er seinen Dichterruhm verdankte, als sie des schönen alten Schlosses ansichtig wurden. »Welch herrliche Studien für einen Altertumsforscher«, ließ sich Herr Pickwick vernehmen, als er sein Fernrohr ans Auge brachte. »Ah, schöner Platz«, sagte der Fremde. »Glorioses Gebäude, zürnende Mauern, wankende Bogen, dunkle Nischen, krachende Stiegen, auch ein alter Dom, dumpfer Geruch, alter Schemel ausgehöhlt von den Knien der Pilgrime, kleine sächsische Türen, Beichtstühle wie Theaterkassenlogen, wunderliche Kreuze, diese Mönche, Päpste, Lord Schatzmeister und aller Arten alter Bursche mit großen roten Gesichtern und abgebrochenen Nasen, alle Tage zu sehen, auch Koller von Büffelshaut, Luntengewehre, Sarkophage, herrlicher Ort, alte Legenden, wunderliche Historien, Kapital.« Und der Fremde machte in diesem Selbstgespräche fort, bis sie das Wirtshaus zum Ochsen in der Hohen Straße erreichten, wo die Kutsche Halt machte. »Bleiben Sie hier, Sir?« fragte Nathaniel Winkle. »Hier? Ich nicht, aber Sie werden wohl daran tun. Gutes Haus, herrliche Betten, Wright's Hotel nebenan. Teuer, sehr teuer, eine halbe Krone auf die Rechnung, wenn Sie den Kellner nur ansehen. Fordern Ihnen mehr ab, wenn Sie bei einem Freunde, als wenn Sie an der Table d'hôte speisen. Verwünschte Kerle, gewiss!« Herr Winkle wandte sich an Herrn Pickwick und flüsterte ihm einige Worte zu, worauf sich Herr Pickwick mit Herrn Snodgrass und Herr Snodgrass mit Tupman leise besprach, ein geheimer Verkehr, der von allen mit einem beifälligen Kopfnicken begleitet wurde. »Sie haben uns diesen Morgen einen sehr wesentlichen Dienst geleistet, Sir«, redete endlich Herr Pickwick den Fremden an. »Wollen Sie uns gestatten, Ihnen einen kleinen Beweis unserer Dankbarkeit zu geben, indem wir Sie um die Ehre Ihrer Gesellschaft bei Tisch bitten?« »Mit großem Vergnügen. Will zwar nichts vorschreiben, aber Capone und Champignons, kapitales Essen. Welche Zeit?« »Lassen Sie sehen«, versetzte Herr Pickwick, seine Uhr zu Rate ziehend, »es ist bald 3 Uhr. Wollen wir 5 sagen?« »Ganz gelegene Zeit«, entgegnete der Fremde, »präzis 5 Uhr. Bis dahin habe ich die Ehre.« Der Fremde lüpfte seinen zerdrückten Hut um einige Zolle, setzte ihn nachlässig wieder aufs Ohr, begab sich dann mit seinem Löschpapierpaketchen rasch in den Hof und ging in die Straße hinaus. Augenscheinlich ein vielgereister Mann und ein trefflicher Beobachter der Menschen und Dinge, sagte Herr Pickwick. »Ich möchte wohl sein Epos lesen«, versetzte Herr Snodgrass. »Und ich hätte seinen Hund sehen mögen«, entgegnete Herr Winkle. Herr Tupman sagte nichts, aber er dachte an Donna Christina, die Magenpumpe und den Springbrunnen, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Sie nahmen ein gemeinschaftliches Zimmer, und nachdem sie die Betten visitiert und ein Mittagessen bestellt hatten, verließen sie den Gasthof, um sich die Stadt und ihre Umgebung zu betrachten. Nach einem sorgfältigen Durchlesen von Herrn Pickwicks Notizenbuch finden wir nicht, dass seine Bemerkungen über die 4 Städte Stroud, Rochester, Chatham und Brompton sich von denen anderer Reisenden, welche gleichfalls diese Orte besuchten, wesentlich unterscheiden. Wir können das Allgemeine seiner Schilderung kurz zusammenfassen. »Die Haupterzeugnisse dieser Städte«, sagt Herr Pickwick, »scheinen Soldaten, Matrosen, Juden, Kreide, Garnelen, Polizeidiener und Werftenarbeiter zu sein. Die Haupthandelsartikel, die man in den Straßen ausgestellt sieht, sind Schiffsbedarf, Zwieback, Äpfel, Plattfische und Austern. Die Straßen bilden ein sehr belebtes Gemälde, besonders infolge der Heiterkeit des Militärs. Es ist in der Tat für ein philanthropisches Herz ergötzlich, diese Braven unter dem Gewichte physischer und materieller Begeisterung einhertaumeln zu sehen, besonders wenn wir in Betracht ziehen, dass es den ihnen nachziehenden Gassenjungen eine wohlfeile, unschuldige Unterhaltung und Anlass zu 1000 Scherzen bietet. Nichts, fügt Herr Pickwick bei, kommt der Gutmütigkeit eines Soldaten gleich. Nur einen Tag vor unserer Ankunft wurde ein solcher in dem Hause eines Gassenwirts gröblich beleidigt. Das Schenkmädchen weigerte sich nämlich entschieden, ihm weiteren Branntwein zu geben, wogegen er, natürlich nur im Scherze, das Bajonett herausriss und das Mädchen damit an der Achsel verwundete. Und doch war dieser Ehrenmann der Erste, der am nächsten Morgen wieder in diesem Hause erschien und sich dadurch geneigt erklärte, den ihm zugefügten Schimpf zu übersehen und den Vorfall der Vergessenheit anheimzugeben. Der Verbrauch von Tabak, fährt Herr Pickwick fort, muss in diesen Städten sehr groß sein, wie auch der Geruch desselben, der die Straßen erfüllt, denen, welche das Rauchen sehr lieben, ungemein angenehm sein mag. Ein oberflächlicher Beobachter würde sich vielleicht über den Schmutz in denselben beschweren, wenn man jedoch ins Auge fasst, dass dieser nur ein Beweis von dem lebhaften und blühenden Handelsverkehr ist, so kann man sich natürlich nur darüber freuen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. Februar 2025.